Einige Klassiker der Synthesizer-Musik stammen von gestandenen Keyboardern, von denen einige dann ins Fach der Filmmusik gewechselt sind. Jan Hammer, gestandener Pianist und Synthesizer-Freak, komponierte für die amerikanische Sendung Miami Vice das Erkennungsthema und landete damit einen Hit. Hier ist er mit Crockett's Theme.